Turn to Matthew chapter 22 with me tonight. Gehen zu Matthäus 22 heute Abend. I want to welcome you to our Greater Grace Sunday night service. Ich will euch heute herzlich begrüßen zu unserem TEG Gottesdienst. And I want to welcome those who are listening and have joined us through the website. Und ich will jene willkommen heißen, die uns über die Webseite mithören. This may be your first time listening. Und das ist vielleicht euer allererstes Mal, dass ihr zuhört. We are glad you're with us. Und wir sind sehr froh, euch über dieses Medium begrüßen zu dürfen. We're going to start from Matthew 22. Und wir beginnen in Matthäus 22. And read a parable. Und wir werden eine Parabel lesen. Okay. Gleichnis. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, bless these words. Und Vater im Himmel, wir bitten dich um deinen Segen für diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Verse 1. Vers 1. Jesus answered and spoke to them again in parables, saying. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach. The kingdom of heaven may be compared to a king. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König. Who gave a wedding feast for his son. Der seinem Sohn eine Hochzeit machte. And he sent out his slaves to call those who had been invited to the wedding feast, and they were unwilling to come. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Again he sent out other slaves, saying, "Tell those who had been invited, behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatted livestock are all butchered and everything is ready. Come to the wedding feast." Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. And they paid no attention and went their way. Sie aber achteten es nicht und gingen hin, one to his farm, another to his business. Der eine auf seinen Acker, der andere in seinen Handel. And the rest seized his slaves and mistreated them and killed them. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Okay, stop right there for a moment. Skip to the next chapter. Und jetzt können wir zum nächsten Kapitel blättern. Verse 37. Vers 37. These are the last public words of Jesus. Das sind die letzten öffentlichen Worte Jesu. O Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt die, die zu ihr gesandt sind. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. And you were unwilling. Ihr wolltet nicht. Behold, your house is being left to you desolate. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden. For I say to you, from now on, you shall not see me until you say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Let's not underestimate the power of these parables. Lass uns nicht die Kraft dieser Gleichnisse vernachlässigen. Look at verse 7. Vers 7 in Kapitel 23. And the king was enraged and sent his armies. Und der König war aufgebracht und er sandte seine Armee. And destroyed those murderers. In Vers 22, Kapitel 22. Und er brachte jene Mörder um. I'm sorry, chapter 22, verse 7. In Kapitel 22. But the king was enraged and sent his armies and destroyed those murderers and set their city on fire. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus und brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. That was fulfilled in 70 AD. Und dieses Gleichnis wurde erfüllt in 70 nach Christus. I have a four volume set at home of Flavius Josephus. Ich habe zu Hause ein vierbändiges Werk von Flavius Josephus. He writes about 70 AD. Und er schreibt ungefähr 70 nach Christus folgendes. If you ever get a chance to read these, und wenn du jemals die Gelegenheit hast, dieses Geschichtswerk zu lesen, wäre es wert. Don't ask to borrow mine. Frag bitte nicht nach meinem. The last person who borrowed it never gave it back, and this is the second set I have. Die letzte Person, die es ausgeborgt hat, brachte es niemals zurück. Ist mein zweiter Band. Okay, this is what happened. Das ist passiert. 70 AD, the Romans came. They surrounded the city. 70 nach Christus kamen die Römer und umzingelten die Stadt. Before 70 AD, those last 7 years. vor 70, die letzten 7 Jahre. He writes that 1,300,000 Jews were killed. Er schreibt, dass in diesen Jahren 1,3 Millionen Juden getötet wurden. Under persecution. Unter eben einer Verfolgung. When the Romans came, als die Römer kamen, there was a Passover feast. War gerade eben ein Passafest. All the Jews from all of Palestine were in Jerusalem. Alle Juden von überall von Palästina waren in Jerusalem. He writes, and I'll read it in a little while. Und er schreibt, und ich werde das in einer Weile lesen. That 97,000 young men were taken captive. 97,000 junge Männer wurden in die Gefangenschaft geführt. And 1,100,000 Jews were killed. Und 1,1 Millionen Juden wurden getötet. A six-month period. In einer 6-Monate-Periode. This is 300 times what happened in New York City. Das ist 300 mal so viel, was in New York passiert ist. 300 times. 300 mal mehr. Wow. This parable is powerful. Dieses Gleichnis ist sehr kräftig. This is not a story we teach in Sunday school. Das ist nicht eine Geschichte, die wir in der Sonntagsschule erzählen. To make our children excited about Bible stories. Um vielleicht die Kinder also irgendwie interessiert zu machen an Bibelgeschichten. Josephus writes this. Josephus schreibt Folgendes. People were trying to surrender to the Romans. Leute versuchten sich den Römern unterzuwerfen. Jesus told the Jews. Jesus sagte den Juden. When you see the armies come, do not go to Jerusalem. Sagte, wenn ihr die Armeen kommen seht, geht nicht nach Jerusalem. You flee to the mountains. Geht flieht in die Berge. Get out. Geht raus aus der Stadt. What did they do? Was haben sie gemacht? They went in. Sie sind in die Stadt hineingegangen. They were indifferent to his words. Sie waren dem Wort Gottes gleichgültig. And it was no small thing. Und es war keine kleine Angelegenheit. They could not get out. Sie konnten nicht raus. Some of the people were escaping from the city. Manche sind von der Stadt geflohen. The people who were rebelling would kill anyone who tried to go over to the Romans. Jene, die fliehen wollten zu den Römern, wurde von den Rebellen getötet. And then I found this today. Und dann fand ich diesen Satz heute. One Jewish fellow had gone to the bathroom. Ein Jude ist aufs Klo gegangen. And the Romans realized that there was gold in his stool. Und die Römer haben erkannt, dass in seinem Fezes Gold ist. Do you know what they did? Was haben sie gemacht? They took 2,000 men. Sie haben 2,000 Männer genommen. And they dissected them. Und haben diese Menschen aufgeschnitten. The first night. In der ersten Nacht. Because they believed they were all smuggling gold out. Weil sie glaubten, dass sie alle Gold hinausschmuggelten. Cut their stomachs open. Sie haben den ganzen Leib geöffnet. They ripped their intestines out. Haben die Eingeweide rausgerissen. Every centimeter of their intestines to see if there were any pieces of gold in there. Und haben jeden Zentimeter ihrer Eingeweide geprüft nach Edelsteinen. Unbelievable. Unglaublich. This parable. Dieses Gleichnis. As we read it. Wenn wir das lesen. The effects it had in history. Die Effekte, die es hatte auf die Geschichte, is so accurate, ist so genau, so powerful, so kraftvoll. Let's read it again, verse 7. Vers 7. But the king was enraged. Aber der König war aufgebracht. And he sent his armies and destroyed those murderers. Und sandte seine Truppen aus und brachte jene Mörder um. And set their city on fire. Und streckte ihre Stadt in Brand. Titus did not want the city to be burned. Titus wollte nicht, dass die Stadt verbrannt wird. He did not want the temple to be burned. Nicht, dass der Tempel vernichtet wird. Josephus writes that he wanted to preserve both of them. Und Josephus schreibt, dass Titus diese Stadt eben bewahren wollte. But it didn't happen. Aber es ist nicht so passiert. Because it wasn't God's plan. Weil das nicht der Plan Gottes war. Verse 8. Vers 8. Then he said to his slaves. Dann sagte zu seinen Knechten. The wedding is ready. Die Hochzeit ist bereit. But those who were invited were not worthy. Aber die Geladenen waren nicht würdig. Could you imagine? Jesus had just been there 40 years prior. Jesus war da 40 Jahre vorher. He had done miracles. Hat Wunder getan. Had raised the dead. Die Toten auferweckt. Healed the lepers. Die Leprakranken geheilt. Gave sight to the blind. den Blinden Sicht gegeben. 500 people swear that he rose from the dead. 500 haben beschworen, dass er von den Toten auferweckt wurde. And these people are going to go to the temple and continue sacrifice. Und jene Menschen fahren fort und opfern im Tempel. When he was the end of all sacrifice. Wo er doch das Ende alles Opfern war. And it angered God. Und das brachte Ärgernis. And God brought the Romans und Gott brachte die Römer and destroyed the city. Und hat die Stadt vernichtet. It's no small thing. Es ist keine kleine Angelegenheit. It's no small thing what's happening out there. Es ist keine kleine Angelegenheit, das zu sehen, was passiert. In Vienna, in Wien, in Austria, through Europe. Österreich durch Europa. It's no small thing that people are rejecting Christ. Es ist keine kleine Angelegenheit zu sehen, dass Leute Christus This ablehnen. Is not a small thing. Es ist keine kleine Angelegenheit. Verse 8 again. Vers 8. Then he said to his slaves. Dann sagte er zu seinen Knechten. The wedding is ready. Die Hochzeit ist bereit. But those who were invited were not worthy. Aber die Geladenen waren nicht würdig. Verse 9. Vers 9. Go therefore. So geht nun hin. To the main highways. Auf die Kreuzwege. And as many as you find. Und so viele ihr immer finden werdet. Invite to the wedding feast. Ladet zur Hochzeit. And those slaves went out into the streets. Und jene Knechte gingen aus den Landstraßen. And gathered together all they found. Und brachten alle jene zusammen. Both evil and good. So viele sie fanden, böse wie gute. And the wedding hall was filled. Und der Hochzeitssaal wurde von Gästen voll. With dinner guests. Mit Gästen. Wow. Bring them all. Bringt sie herein. Bring them all. Bringt sie, wie I sie don't sind. Care if they're good or bad, you bring them all. Ob sie gut oder böse sind, bringt sie, wie sie sind. Everyone. Jeden. You bring everyone. Jeden, der Lust hat. Anyone who's willing. Jeder, der willig ist. You mean like pimps? Wie sagt man? Zuhälter. Prostitutes. Prostituierte. Thieves, robbers. Diebe, Räuber. Did you hear me? You bring everyone. Ich sage es nochmal, jeden sollte You bring them all. Bringt sie alle. You bring the bad, you bring the good, you bring them all. Bringt den Guten wie den Schlechten. Anyone who's willing. Jeden, der gewillt ist. You bring him. Bringt ihn. This is the gospel. Das ist die gute Nachricht. Anyone can come. Jeder kommt, jeder kann kommen. Everyone is invited. Jeder ist eingeladen. Verse 11. Vers 11. But when the king came to look over the dinner guests, als aber der König hereinkam, um die Gäste zu besehen, he saw there a man not dressed in wedding clothes. Sah er dort einen Mann, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. What happened is that the king, was passiert ist, ist, dass der König prepared a wedding garment for every guest. Hat ein Hochzeitskleid für jeden Gast vorbereitet. There was no difference. Es gab keinen Unterschied. The king was not a respecter of persons. Der König war nicht einer, der die Person ansah. The king speaks of God the Father. Der König spricht über Gott den Vater. Not a respecter of persons. Nicht einer, der die Person betrachtet. You walk, you come to the front door. Du kommst zur Eingangstür. There's people waiting there. Da gibt's Menschen dort. And they, the first thing they say is, das erste, was sie sagen, Welcome. Willkommen. And what size are you? Und Was trägst du? Welche Größe? What? What size are you? Welche Größe hast du? You're not going in with those clothes. Mit diesen Kleidern? Really? Mit diesen Kleidern nicht. What do you got for me? Was habt ihr für A mich? A wedding garment. Ein Hochzeitskleid. Could you imagine what this garment was like? Kannst du dir vorstellen, wie dieses Kleid aussah? Have you ever been in a wedding party? Hast du jemals schon an einer Hochzeitsmahl teilgenommen? I've been in almost over 100 wedding parties. Sicherlich mehr als 100 war ich schon eingeladen. Believe it or not, I've been in so many weddings. So viele Hochzeiten you habe ich schon imagine. Gemacht. Unglaublich. And when you walk into that tuxedo place, und wenn du in diesen Tuxedo hineinsteigst, and that guy starts to measure you. Und dieser Mensch beginnt dich abzumessen. You start feeling pretty important. Und dann denkst du, das ist wichtig. Then your wife says, und deine Frau sagt, wow, I never saw you look that good before. Sie sagt, ich habe doch nie so gut aussehen sehen. And you feel this thing, wow, this is custom made for me. Und du fühlst, dass das jetzt für dich handgeschneidert ist. And you feel like $1 million. Und du fühlst dich wie 100 Millionen Dollar. Now all you got to do is just wash your hair. Nur noch die Haare waschen. And take the dirt out under your fingernails. Und den Dreck unter den Fingernägeln rausräumen. You feel great. Fühlst dich großartig. Could you imagine? Kannst du dir vorstellen, when God prepares for us a wedding garment, wenn Gott für uns ein Hochzeitskleid vorbereitet? And look what happened in verse 12. In Vers 12. And he said to him, und er spricht zu ihm, Freund, I'm sorry, verse 11. Vers 11. But when the king came in, als aber der König hereinkam, to look over the dinner guests, um die Gäste zu besehen, and one day God's going to do this. Und eines Tages wird Gott das tun. He saw there a man not dressed in wedding clothes. Sah einen Menschen nicht mit Hochzeitskleid bekleidet. And he said to him, und er spricht zu ihm, Freund, how did you come in here without wedding clothes? Wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? And he was speechless. Und er verstummte. You know why? Warum? Because he was probably arrogant. Weil er wahrscheinlich arrogant war. He came through that door. Er kam durch diese Tür. These guys said, "Welcome. What's your size?" Und sie sagten, "Willkommen. Was ist deine Größe?" And he probably said, "Where's the bathroom?" Und er fragte, "Wo ist das Klo bitte?" And he probably walked by them. Und er ist bei ihnen vorbeigegangen. Slipped in. Und ist so hineingerutscht. And thought, I don't need his garment. Ich brauche nicht seine Kleider. Does he know who I am? Weiß er nicht, wer ich bin? I'm the richest guy in that valley. Ich bin in diesem Tal der reichste Mann von allen. And I'm gonna show it. Und ich werde es tragen. Everybody knows who I am. Jeder wird sehen, wer ich bin. Oh yeah. Ja, ja. All these people here, they work for me. Diese Leute, die ihr hier seht, die arbeiten für these mich. People all know who I am. Die wissen alle, wer ich bin. Oh yeah. Sure. Ja. Hey friend. Freund. Where's your garment? Freund, wo ist dein Kleid? And what did he say? Was sagt er dann? Vers 14. Then the king said to the servants. Und der König sagte zu den Dienern. Bind him hand and foot. Bindet ihm Füße und Hände. And cast him into outer darkness. Und werft ihn hinaus in äußerste Finsternis. In that place there shall be weeping and gnashing of teeth. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. For many are called, denn viele sind berufen, but few are chosen. Wenige aber auserwählt. And that many, und diese viele, does not speak of most. Das spricht nicht über die meisten. That many speaks of all. Dieses viele spricht über alle. All are called, alle sind berufen, but few come in humility. Aber wenige kommen in Demut. Few. Wenige kommen in Demut. And I want you to think, verse 8, verse 7. Vers 7 was fulfilled 40 years after the Lord. Vers 7 wurde erfüllt 40 Jahre nach dem Herrn, des Herrn. A most horrific event in history. Ein schrecklicher Augenblick in der Geschichte. Do we think that verse 13 will not be fulfilled? Glauben wir nicht, dass der Vers 13 in Erfüllung kommen wird? Wow. People, Leute, are going to stand before the Lord. Werden vor dem Herrn stehen. And they're not going to have the garments. Und sie werden nicht das rechte Kleid anhaben. Wow. This is what Paul talked about in Philippians chapter 3. Und darüber hat Paulus gesprochen in Philipper 3. He said, I don't want to be found having my own righteousness. Und er sagt, ich will nicht erfunden werden in meiner eigenen Gerechtigkeit. This righteousness comes by faith. Diese Gerechtigkeit kommt im Glauben. You just come. Du kommst. Just come. Komme. Wie du bist. And just because we came by faith, und weil wir gekommen sind im Glauben, the announcement was made. Wurde dieser Spruch gemacht. The king has a feast. Der König hat ein Fest. For his son. Für seinen Sohn. His son's getting married. Sein Sohn wird heiraten. But you know what's even greater than the story? Was noch größer ist als diese Geschichte? We come as the bride. Wir kommen als Braut. You can't give the full picture in a parable. Du kannst niemals das volle Bild in einem Gleichnis erzählen. We are actually the bride itself. Wir sind doch die Braut. Invited, coming by faith. Die im Glauben kommt. Now imagine. Jetzt stell dir vor. We get to heaven. Du kommst in den Himmel. You get your robe. Du bekommst dein Gewand. You have a glorified body. Du hast einen verherrlichten Leib. You are robed in righteousness. Du bist gekleidet in Gerechtigkeit. You have your immortal body. Deinen unsterblichen Leib. 1 Corinthians 15. Im 1. Korinther 15. Verse 51. Vers 51. I tell you a mystery. Ich sage euch von einem Geheimnis. We shall not all sleep. Wir werden nicht alle entschlafen. He says that mortality will take on immortality. Das Sterbliche wird Unsterblichkeit annehmen. All the people that have died in Christ till now. Alle, die gestorben sind in Christus, are are in heaven, sind im Himmel, they do not have their physical bodies. Sie haben nicht ihren leiblichen Körper. They are waiting for us. Die warten auf den Rest. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Im 1. Thessaloniker 4 Vers 17. They're waiting for us. Warten auf uns. Because when Christ comes back, weil wenn Christus wiederkommt, the dead in Christ will rise first. Werden die Toten in Christus zuerst erweckt werden. We which are alive shall be transformed. Und die lebendig sind, werden umgestaltet. Could you imagine you're in heaven? Stell dir vor, du bist im Himmel. And you're wearing this thing. Und du hast diese Kleidung an. You are wearing a robe of righteousness. Und du hast eben eine Kleidung der Gerechtigkeit. Which speaks of your position with God. Und das spricht über deine Position mit Gott. But somehow you're overwhelmed. Und du bist überwältigt. You're looking at it. Und du schaust es an. You're thinking, when God looks at me, und du denkst, wenn Gott mich ansieht, he doesn't see me. Sieht er mich gar nicht. And then we think back on our life on earth. Und dann denkst du zurück an dein Leben auf der Erde. We think of all the things we did bad. Und denkst über die Dinge, die du schlecht gemacht hast. We think of all the things we did good in the flesh. Und die guten Dinge im Fleisch. We think of the mantle that we're wearing now, the robe. Wir denken an diese Bekleidung, die wir anhaben. If we had to stand before God on our own, imagine how dirty it is. Stell dir vor, wenn du auf deiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott stehst. Imagine if all the things we ever did wrong were smeared into a very nice white robe. Wenn alle diese Dinge so unsere schöne Kleidung verschmiert wäre. Have you ever gone to dinner and get mustard on your shirt? Vielleicht ins Abendessen und dann hast du Senf auf deinem Kleid tragen. You turn the ketchup upside down and it goes. Du tust das Ketchup auf die Nudeln und da hast du es auf der Krawatte. You look on your tie and it's like, oh, my wife says, not another tie. Nicht schon wieder eine Krawatte, die mit Ketchup befleckt ist. Could you imagine a lifetime of this? Stell dir vor, ein Leben so. And I'm carrying this thing. Und ich trage diesen Anzug. And I'm relating to this thing day after day. Dieser Anzug ist mein Bezugspunkt. And finally, after my whole life, und nach am Ende meines ganzen Lebens, I stand before the Lord, stehe ich vor dem Herrn. And he says, take this off. Und er sagt, nimm diesen dreckigen Fetzen ab. He takes off my garment. Und er nimmt diesen Fetzen and he weg. Puts on me a robe of righteousness. Und er bekleidet mich mit einer Kleidung der Gerechtigkeit. And I say, what's this? Was ist das? That's you. Das ist deine neue Bekleidung. That's the way I see you. So sehe ich dich. I have no record of that other robe. Diese andere Kleidung, die kenne ich gar nicht. It's impossible. Ist unglaublich. You don't remember a thing I did? Du erinnerst dich an keine Sache, die ich jemals getan habe? No. Nein. I don't. Ich erinnere mich nicht. Psalm 103. Im Psalm 103. I've separated your sin as far as the east is from the west. Ich habe deine Sünde so weit getrennt, wie der Osten ist vom in Westen. The book of Micah, im Buch Micha, it's in the deepest sea. Im tiefsten See verborgen. Could you imagine how we'll try to reconcile this in our minds? Kannst du dir vorstellen, wie das, was für ein Kampf das in unserem Verstand sein mag, das zu? You don't remember anything? Du erinnerst dich nicht daran? No. Nein. Nothing. This is me. Das bin ich. Ja. This is me. Diese Kleidung bin ich. That's you. Das bist du. That's the way I've always seen you. So habe ich dich immer gesehen. This is the way you've seen me. So hast du mich gesehen. This is the way I've always seen you. So habe ich dich immer gesehen. Since you came to me in faith. Seit dem Zeitpunkt, dass du zu mir im Glauben kamst. I have clothed you with my own righteousness. Und ich habe dich bekleidet mit meiner eigenen Gerechtigkeit. Imagine the struggle we'll go through. Stell dir vor, diesen Kampf, den man hier durchsteht. All those thoughts, die Gedanken, all those days, die Tage, that we were neutralized, die wir kampflos waren, incapacitated, nicht fähig, because we were relating to an old robe, weil wir uns zu einer alten Bekleidung bezogen haben, that was taken away at the door anyway, die sowieso am Eingangstür weggenommen wird. Do you imagine that? Kannst du dir das vorstellen? Even the good things that we did. Selbst die guten Dinge, die man verbracht hat im Fleisch. Wait a minute, you're not taking that away. Nein, nein, nicht das wegnehmen. It's gone. Das ist fort. What do you mean it's gone? Was das heißt, es ist weg. Oh yeah, that's all gone. Das ist weg. Wait a minute. Don't you know who I was? Weißt du nicht, wer ich war? I was a great believer. Ich war ein großartiger Christ. Do you know how many times I read my Bible? Wie ich meine Bibel gelesen habe? It's gone. Das ist ganz ist weg. Anything that we could boast in is gone. Alles, worüber wir uns rühmen können, this ist weg. New robe, diese neue Gerechtigkeit. The only thing it represents, das Einzige, was es repräsentiert, are the things that we did in relationship to it. Sind die Dinge, die wir in Bezug auf diese neue Kleidung getan haben. Can I read a verse in Revelation chapter 19? Einen Vers in Offenbarung 19 will ich and euch I'll vorlesen. Start to close. Und das ist schon im Abschluss. Offenbarung 19. Watch this. Verse 7. Vers 7. Let us rejoice and be glad and give the glory to him. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Herrschaft antreten. For the marriage of the Lamb has come. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. And his bride has made herself ready. Und sein Weib hat sich bereit gemacht. And it was given to her to clothe herself in fine linen. Und ihr wurde gegeben, dass man sie kleide in feine Leinwand. Bright and clean. Glänzend und rein. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. You know what this means? Das heißt Folgendes. You know what a righteous act is? Ein gerechter Tat ist das. Any act I do in faith, jede Tat, die ich im Glauben unternehme, motivated by the love of God. Die motiviert wird durch die Liebe Gottes. My first act of righteousness was saying this. Meine erste Tat der Gerechtigkeit war, dear God, lieber Gott, I am lost. Ich bin verloren. Please save me. Bitte rette mich. A robe of righteousness. Da kommt die Gerechtigkeit. Just like that. So wie das, einfach so. A robe of righteousness. Eine Bekleidung der Gerechtigkeit. Covering me. Die mich bedeckt. This fine linen, the righteous acts of the saints. Dieses feine Leinen ist das in die gerechten Taten der Heiligen. We walk by faith. Wir wandeln im Glauben. We've got heaven before us. Wir haben den Himmel vor uns. The Lord is coming back. Und der Herr kommt wieder. We are going to stand before him. Und wir werden vor ihm stehen. Everything that did not come from him. Und alles, was nicht von ihm war, is gone. Wird aufgelöst sein. I have a mantle. Ich habe einen gerechten einen Mantel. I'm going to stand there. Ich werde dort stehen. I'm going to wonder. Und ich werde mich fragen. This is who I was. So war ich. Somehow in the picture. Irgendwo in diesem Bild. It's a gift from God. Ist es ein Geschenk von Gott? And yet. Und doch. It is affected by our acts of faith. Ist es beeinflusst durch unsere Taten des Glaubens? What is my mantle like right now? Wie schaut mein Mantel aus jetzt? How do I respond to the word? Und wie antworte ich auf das Wort Gottes? Surely it will be have nothing to do with acts of the flesh. Sicherlich wird das nichts zu tun haben mit den Taten des Fleisches. But it'll have to do. Aber es wird sehr viel zu tun haben. With simple faith. Mit einem einfachen Glauben. In what God says. In das, was Gott sagt. The kingdom of God is like a king. Das Königreich Gottes ist wie ein König, who had a son, der einen Sohn hatte, who had a wedding feast. Der hatte ein Hochzeitsfest. How does that affect me? Wie beeinflusst mich das? It's just a story. Ist es eine Geschichte? 70 AD was not just a story. 70 nach Christus war nicht eine Geschichte. When Jesus said, and that king sent his armies. Und als Jesus sagte, dieser König sandte seine Knechte. Those armies came. Diese Armeen sind gekommen. And when the Lord said, und als der Herr sagte, and that king came in and said, friend, where is your garment? Und der König sprach zu den Dienern, wo ist dein Kleid? Do you know how many people will stand before God? Weißt du, wie viele Leute vor Gott stehen werden and not have a garment? Und nicht eine Kleidung haben? Do you know how many people who receive a garment will be shocked? Und wie viele von den Menschen, die eine Kleidung empfangen, that this is the way God saw them their whole life? Dass Gott sie so sah mit diesen Kleidern? And they were neutralized? Und sie waren neutralisiert? And they will think, oh dear God. Und sie werden denken, oh Herr. If I could only go back. Wenn ich nur zurückgehen könnte. Why was I so neutralized? Warum war ich so neutralisiert, so Why did I believe lies? Und die Lüge geglaubt habe. Why was this robe not my identity? Warum war diese Robe nicht meine Identität? The mercies were new every morning. Die Barmherzigkeit war neu jeden Tag. All of my sin was gone. Und meine Sünde war bedeckt. Why did I keep relating to myself in the flesh? Und warum beziehe ich mich nach wie vor auf mein Fleisch? Why did I keep relating to people in the flesh? Und warum bezog ich mich auf Menschen im Fleisch? Romans chapter 8 verse 18. In Römer 8 Vers 18. It does not yet appear. Es erscheint noch nicht. What we're going to be like. Wie wir sein werden. It says. Es sagt Folgendes. Let me just read it exactly. In Römer 8, 18. And I'm going to close. Watch this. For I consider, denn ich denke, that the suffering of this present time, dass die Leiden der jetzigen Zeit, are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed in us. In der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Our robes are going to be different. Unsere Kleider werden anders sein. Somehow. Irgendwie. Because you can add degrees of glory to your robe. Weil man diesem Kleid Anteile der Gerechtigkeit zufügen kann. There's no time right now. Es gibt nicht die Zeit. Jetzt. But every time I step out in faith. Jedes Mal, wenn ich im Glauben einen Schritt vorwärts mache. Every time I believe a promise. Jedes Mal, wenn ich eine Verheißung glaube. Seek ye first the kingdom of God. Sucht zuerst das Königreich and Gottes. His righteousness. Und seine Gerechtigkeit. And all things will be added. Und alle Dinge werden zugefügt werden. I don't have to be stressed out and try to fight for my life. Ich muss nicht im Stress sein und mein Leben versuchen zu verteidigen. I can be like a child. Ich kann wie ein kleines Kind sein. I can take this book. Ich kann das Buch nehmen. And I can say, Lord, und ich kann sagen, Herr, I'm seeking the kingdom. Ich suche das Königreich. You add to me. Du fügst mir zu. I'm being occupied with you. Ich bin mit dir beschäftigt. You add to me. Und du füge mir zu. And someone can say, und jemand kann sagen, is that a simplistic life or what? Ist das ein einfacher Lebensstil oder wie? Why don't you read Matthew 22? Lest doch Matthäus 22. Verse 7. Vers 7. You tell me if that parable is simplistic. Sag mir, ob dieses Gleichnis vereinfacht ist. And then I'll let you borrow my book from Josephus. Und dann lasse ich dich in mein Buch von Josephus hinein. And you tell me whether the Lord's parables are simplistic and childish. Und dann sag mir, ob die Gleichnisse des Herrn vereinfacht sind. And irrelevant to our life today. Und meinem Leben heute nicht Bezug nehmend. And I'll tell you. Und ich sage dir, that I'm going to walk by faith. Ich wandle im Glauben. And I'm going to believe I'm clothed with a garment. Und ich werde glauben, dass ich mit dieser Robe der Gerechtigkeit bekleidet bin. And I'm going to believe that every morning I can start fresh. Und dass ich jeden Morgen frisch beginnen kann. And I can read this book and step out in faith. Ich kann dieses Buch lesen und im Glauben einen Schritt vorwärts gehen. And I can have my eyes set on a wedding feast. Und ich kann meine Augen bezogen haben auf ein Hochzeitsfest. Because in Revelations it talks about special guests at the wedding feast. Weil in Offenbarung steht über ganz besondere Gäste auf diesem Fest. Wow, unglaublich. We're going to be there. Wir werden dort sein. We are going to be there. Wir werden dort sein. I don't know how many times I have to say it. We are going to be there. Ich werde es nochmal sagen. Wir werden jeder einzelne von uns dort sein. Lord, reveal this to us. We are going to be there. Wir werden dort sein. We're going to be standing there. Wir werden dort stehen. Then that's the day. Und das ist der Tag. That's the day when we will understand why I was in this pulpit with this Bible in my hand saying, we're going to be there. Dann werdet ihr endlich verstehen, warum wir da auf der Kanzel stehen und predigen. Then we'll understand why there's preachers. Und dann werden wir verstehen, warum es Prediger gibt. Why there was a local church. Und die lokale Gemeinde. Why God gave us a Bible. Warum uns Gott eine Bibel gegeben hat. When we're all standing there walking around this most incredible wedding hall. wenn wir dort herumgehen in dieser unglaublichen Hochzeitshalle. We're here. Wir sind da. We're here. Wir sind tatsächlich da. I didn't believe it. Ich habe es tatsächlich nicht geglaubt. Yeah, I know. Ja, das weiß ich. I know. That's why your life was so ineffective. Deshalb war dein Leben so uneffektiv. Believe it, believer. Glaube es, Glaubender. Believe it, believer. Glaube es, der du glaubst. What's the work of God? Was ist das Werk Gottes? To believe. Zu glauben. Can you imagine yourself there? Kannst du dich dort vorstellen jetzt? Sitting in a chair? In einem Sessel sitzend und deinen Mund darunter hängen? That's Jesus. That's Jesus right there. Das ist Jesus, der dort ist. That's the Lord. Das ist der Herr. That's Moses. Das ist Moses dort. Wow. I'm here. Ich bin da. Am I dreaming? Träume ich? I'm here. Ich bin da. Wow. We're here. Wir sind da. Where's the earth? Wo ist die Erde? It's passed away. Die ist weg. Well, it's not passed away. It's actually still here. Die ist vielleicht noch da. Wow. Because this wedding feast. Weil dieses Hochzeitsfest. It's going to be on the earth. Wird auf der Erde sein. Here we are. Da sind wir also. Just like he said. So wie sagte. Wow. Wow. Unbelievable. Unglaublich. Do you know what we do now? Weißt du, was wir jetzt tun? We say, Lord. Wir sagen, Herr. Help my unbelief. Hilf unseren Unglauben. He said, go to the highways and the byways. Er sagte, geh zu den Kreuzwegen und zu den Hauptstraßen. Zu den Straßen. We have a little time. Wir haben wenig Zeit. Sketchboard is starting. Das, die Zeichentafel Evangelismus the weather beginnt. Has warmed up. Das Wetter ist wieder warm and geworden. We are going out to the street. Und wir werden auf die Straße laufen. We are going to tell people und den Leuten erzählen. Graciously, creatively, kreativ und gnadenvoll. That God has a son. Dass Gott einen Sohn hat. And he's having a wedding feast. Und hat ein Hochzeitsmahl. And they're invited. Und sie sind eingeladen. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for this evening. Wir danken dir für diesen Abend. Maybe you're listening to this tape. Vielleicht hörst du dieser Kassette zu. Through the internet. Durch das Internet. Maybe you're here tonight with us. Vielleicht bist du heute mit uns. In this service. In diesem Gottesdienst. If you die tonight, wenn du heute stirbst, you have no assurance, und du hast keine Sicherheit, that you will be with God, dass du mit Gott sein wirst. You have never received a robe of righteousness, und du hast diese gewandte Gerechtigkeit nie empfangen. You have never placed your faith in Christ, und du hast deinen Glauben nie an Christus gerichtet. Pray with me. Dann bete mit mir. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. Dear God, lieber Gott, please forgive my sin. Vergib meine Sünde. I'm lost. Ich bin verloren. I want to know you. Und ich will dich kennenlernen. I believe that Jesus Christ died on the cross. Und ich glaube, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Was buried. Wurde begraben. And rose again from the dead. Ist wieder von den Toten auferweckt. For me. Für mich. Fill me with his spirit. Und ich bitte, dass du mich mit seinem Geist füllst. Save my soul. Und meine Seele rettest. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Amen.